南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无大师巴嘎瓦多阿嘎哈多萨玛萨布达斯。南无大师巴嘎瓦多阿嘎哈多萨玛萨布达斯。南无大师巴嘎瓦多阿嘎哈多萨玛萨布达斯。So, gestern haben wir angefangen, haben wir gegeben ein bisschen Einführung in Sandhi Nirmojana Sutra. Wir haben gezeigt die Wichtigkeit von diesem Sutra. Es ist sozusagen die Grundlage für Verständnis von Yogacara. Und eigentlich ohne Verständnis von Yogacara verstehen wir nicht, wie man nach Mahayana-Lehre, Shamatha und Vipassana übt, weil dieser Aspekt von dem Weg von Bodhisattva ist eben nur in den Schriften von Yogacara detailliert behandelt. Und egal, was für Trend von Mahayana wir angehören oder Vajrayana, wenn man über in nördlichen Traditionen, wenn man über Shamatha und Vipassana spricht, man macht es auf Grundlage von Yogacara-Verständnis, Verständnis von Soheit des Geistes. Verständnis von nicht dualistische Natur des Geistes. Diese dualistische Natur des Geistes ist eben unsere Begrenzung. Und diese Begrenzung, so muss man verstehen, kommt von Missverständnis von wahren Objekten der Wahrnehmung und natürlich auch durch Befleckungen des Geistes, die dann auch beeinflussen unser festes Glauben an ein wahres Subjekt und Objekt. An wahres Subjekt und wahres Objekt, das der Subjekt sieht. So, indem wir haben diese tief gegründete Tendenz, so zu denken, dann wir verstehen nicht die höchste Realität. Und solange man nicht die höchste Realität versteht, ist man immer in der Irre. Lankavatara Sutra sagt in der konventionellen Realität, alles ist verdreht. Und Lankavatara Sutra ist die Grundlage für unser Verständnis von der Zen-Tradition. Das ist Sutra, das Bodhidharma in China gelehrt hat. Also der Weg von Bodhisattva im Gegensatz zu dem Weg von einem Arahat ist Bodhisattva Parame Dharme Charati. Der Bodhisattva ist einer, der sich bewegt in höchsten Realität. Und er kontempliert die illusorische Natur von dem Konventionellen. Das heißt nicht, dass man sich nicht nach dem Konventionellen richtet. Das ist großes Missverständnis. Aber indem man die höchste Realität versteht, Man haftet nicht an das Konventionelle. Wenn man nicht haftet an das Konventionelle, die höchste Realität wird entbläst. Wenn man haftet an Konventionelle, die höchste Realität wird eben nicht entbläst. Und ohne höchste Realität, die Wesen leben eben in Dunkelheit. Dann, was gibt es zu tun? Wo fängt man an? Eben, wo diese Sutra fängt, Verständnis, dass höchste Realität heißt höchste Realität, indem man es nicht durch das, was uns konventionelle Realität vermittelt, also dass man nicht an Realität von Namen, Sätzen und Lauten glaubt. Und Namen, Sätzen und Lauten ist eben das, was uns die Realität vermittelt. Wir brauchen diese Vermittlung. Wenn wir diese Vermittlung nicht haben, können wir nicht wahrheitsgemäß über die höchste Realität reflektieren. Aber die höchste Realität eben lässt sich nicht fassen. Egal, ob man den Weg von einem Arahat geht oder Weg von Bodhisattva geht, Weg von Yoga geht, wenn man das Höchste, das wird auch in den Yoga-Büchern genau erklärt, besonders Yoga Vashishta, wenn man den Weg von Yoga geht und den Weg von Yoga versteht, Resultat davon ist, dass diese konventionelle Realität wird zu Traum. Buddhismus sagt genau dasselbe, Yoga sagt genau dasselbe. Jetzt der Bodhisattva heißt Bodhisattva, weil er Bodhi hat. Bodhi heißt Erwachungszustand. Erwachte Zustand dann ist basiert als nicht-dualistisches Verständnis von unseren Erfahrungen. Mein Geist, dein Geist und Geist von allen Wesen lassen sich nicht eben trennen. Der, was das macht, ist eben dieser konventionelle Geist, der sich an Namen, Sätzen und Lauten verlässt. Dann, wenn wir den Bodhisattva-Weg einschlagen möchten, wo fängt es an? Mit dem Entschluss, unsere Erfahrung nicht dualistisch zu bewerten. Und dieser Entschluss kommt zum Ausdruck durch die, was wir gestern gesprochen haben, die Geliebte von Bodhisattva. Jeder Bodhisattva hat seine Geliebte. Und jeder Bodhisattva hat vier Grundgeliebte, die wir gestern erklärt haben. Jungsen, Wupien, Shien, Tu, Fanau, Wuchin, Shien, Tuan, Famen, Uliang, Shien, Shien, Fota, Wusang, Shien, Shien. In China, Vietnam, im Fernosten, diese Geliebte wiederholt man immer vor dem Essen. In Morgenzeremonie, in Abendzeremonie, was immer man macht, man immer wiederholt diese Geliebte, damit es zur eigenen Natur wird. Was zur eigenen Natur wird, ist wahr. Und wenn wir den Weg von Bodhisattva einschlagen möchten, die Wahrheit ist, nicht Dualität von unseren Erfahrungen. Deswegen, der Bodhisattva ist einer, der immer meditiert über Wesen von Erleuchtung von Buddha, über Dharmakaya, über Soheit. Und das einer, der dann teilt alle positive Energien, das er schafft, mit allen Wesen. Vasubandhu Stiramati, die große Lehre von Mahayana, sagen, dass ein Schüler, der strebt nach dem Zustand von Arahat, der das macht, diese Pranidhi, positive Energien, die er schafft, mit allen Wesen teilt, er ist ein Bodhisattva, nichts anderes. Ein Bodhisattva ist einer, der über die höchste Natur der Dinge meditiert und ist davon überzeugt, dass es gibt keine individuelle Erleuchtung, keine individuelle Erwachungszustand. Dieser Erwachungszustand gehört zu allen Wesen. Und die Mahayana-Lehre, im Vergleichen mit der Lehre von Arahat, dann erzeugt viele, viele Mittel, damit man davon bewusst wird. Das wichtigste Mittel ist dann Rheinland. Hier wird dann besonders Rheinland betont. Das ist ein Mittel dafür, dass wir nicht dualistische Wahrnehmung üben. Diese Rheinland gehört dem Buddha und Buddha gehört Soheit, Buddha gehört Dharmakaya. Und Dharmakaya gehört niemand, deswegen kann man es nicht greifen. Sobald man es greift, es ist kein Dharmakaya, es ist kein Soheit. Hier fängt der Weg von Bodhisattva an. Egal, ob man sich als Schüler betrachtet oder als Bodhisattva betrachtet, wie Diamant Sutra lehrt, wie die Pragyaparamita Sutras lehren, Bodhisattva, Schüler, Arahat sind nur Namen. Und wir Wesen lassen sich durch Namen verwirren. Und ein wird zu Bodhisattva, indem man sich nicht von Namen verwirren lässt. Das ist Zustand von Bodhisattva. So studiert einer, der sich nach dem Zustand von Buddha sehnt. Solange man von Namen verwirrt wird, eben Man bewegt sich nicht in höchster Realität und kann nicht Bodhisattva, man kann nicht dann den Weg von Bodhisattva einschlagen. Ist nicht möglich. Dieser Weg von Bodhisattva eben kann nicht existieren in einem Zustand, das von der höchsten Realität getrennt ist. Und alles, was Mahayana macht, ist auch Tantrayana, diese alle Richtungen von Mahayana, sie dann lehren die Mittel, um sich befreien von dieser sehr, sehr tief liegenden Tendenz, besonders hier in Mitteleuropa, die Schachteln für nach den Namen Schachtel machen und die Welt sehen durch diese Schachtel von Namen, die eigentlich mit der Realität nichts zu tun haben. Sie können mit der Realität nichts zu tun haben, weil sie überhaupt nicht objektiv sind. Und Realität heißt Realität, indem es objektiv ist. Wenn es nicht objektiv ist, es ist doch keine Realität. Was ist das dann? Verdrehung. Die Menschen leben in Verdrehung, deswegen brauchen sie die Lehre. Und Verdrehung ist ein anderes Wort für Ignoranz. Dann wir haben gesagt, dass jemand, der richtig meditiert, er versteht Gebiet der Meditation, Gochara, wo wörtlich, wo die Kühe Gras fressen. Hier haben wir keine Kühe, sondern Schäfe. Gibt es auch? Dann einer, der den Weg von Yoga einschlagen möchte, er muss sehr, sehr klar wissen, wo er sein Yoga-Gras fressen kann. Wenn er es nicht weiß, er übt Yoga, so wie jetzt heutzutage so viele Menschen denken, dass sie Yoga üben, indem sie hin. Das hat mit Yoga gar nichts zu tun. Das hat vielleicht mit Gesundheit zu tun, aber nicht mit Yoga. Wenn man Yoga üben möchte, man muss wissen, wo er Yoga-Gras zu fressen, wo es Yoga-Gras zu fressen gibt. Deswegen jetzt nach der Erklärung von höchste Realität, die alles einschließt, für einen, der den Weg von Bodhisattva einschlagen möchte, der Maitreya, der zukünftige Buddha, der schon erleuchtet ist, der schon sehr klar ist, warum fragt er? Er fragt für uns, damit wir, die noch in Dunkelheit leben, verstehen, was Shamatha und Vipassana bedeutet. In Maitri Paripricha Sutra, ziemlich wichtig auch in der chinesischen Tradition, der Maitreya Buddha sagt, er hat die Bodhisattva-Geliebte gelegt, viele, viele Kalpas, unzählige Kalpas vor dem Shakyamuni Buddha. Er sollte dann viel früher als Shakyamuni Buddha werden. Aber er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit, keine Eile. Er ist ein bisschen faul. Er hat keine Eile. Ein Körper hier, ein Körper her. Was soll das? Weil er wird durch seine Liebe, Maitreya heißt er, einer, der hat die Kraft der Liebe. Durch seine Liebe, er bleibt da. Obwohl er schon die Kräfte hat, er bleibt da und studiert den Geist. Deswegen ist er der Patriarch von Yogacara-Schule. Wenn wir Yogacara lernen und verstehen, dann sogar der Buddha Gosa, er hat nach in Visuddhimagga den Wunsch geäußert, er möchte in dem Land von in Tushita bei Maitreya Buddha geboren werden. Genauso Xianzang, alle die großen Gelehrten, die wollen bei Maitreya geboren werden, weil da können sie weiter studieren, wie diese Wunder, das wir da haben, aber nicht schätzen können, wie diese Wunder von Geist eigentlich arbeitet. So, dann Maitreya fragt nach der jetzt zweite. Der Bodhisattva Maitreya sprach dem Buddha an und sagte, der Weltgeehrte hat gelehrt, dass diese Meditation, was heißt diese Meditation? Das hat er selbst zugefügt. Die Leute sind sehr klug. Das steht nicht im Text, aber diese Meditation ist nicht da. Das, was da steht, ist, sehen wir auf Englisch, the world wanted one has thought that meditation has four kinds of content. Das ist besser. Das heißt, wörtlich diese Gochara, wo ein Yogi sein Yoga-Gras frisst, dieses Gebiet, hat vier Aspekte, kann man übersetzen. Wenn Sie zu Buddha werden, Sie werden alle diese vier Aspekte oder vier Objekte gemeistert haben. Solange wir nicht direkte Erfahrung von Erleuchtung haben, wir kennen nur zwei Objekte, die zwei ersten. Wenn Sie Stromeintritt oder Bodhisattva Bhumi erreicht haben, dann haben Sie dritte Objekt. Wenn Sie dann Meditation ganz gemeistert haben, dann haben Sie vier Objekte der Meditation. Also diese vier Objekte ist ein Prozess. Und in diesem Prozess ein Pritakjana, Putujana, ein Fanfu, einer, der noch nicht unmittelbar Nirvana oder Soheit erlebt hat, er sieht nur zwei Objekte, nichts mehr als das. Wenn Sie Stromeintritt verwirklicht haben, oder wenn sie wahre Bodhisattva, nicht nur Bodhisattva nach Name geworden sind, dann haben sie drei Objekte. Und jetzt sehen wir, welche Objekte. Vier Arten. Der Weltgelehrte hat gelehrt, dass Meditation vier Arten von Objekten hat. Das erste sind die Objekte mit Unterscheidung. Objekte ist keine gute Übersetzung. Was der Text sagt, ist die Yin-Xiang. Yin-Xiang Su-Yen. Das heißt, Objekt im Sinne von Geistesbild. Pratibimba heißt Geistesbild. Erste ist Objekt im Sinne von Geistesbild mit Unterscheidung. Das ist die richtige Übersetzung. Oder geistesreflexives Bild mit Unterscheidung. Was bedeutet das, wenn Sie sich weiter mit Buddhismus beschäftigen? Sie werden sehen, im Buddhismus gibt es große Diskussion zwischen sogenannten Realisten, die glauben, dass der Geist sieht wahrheitsgemäß Objekt, wie er wirklich ist, und die behaupten, das sind die Sarvastivadin in nördlicher Tradition, in gewissem Sinne auch Theravadins. Dann die Sautrantikas glauben, dass eigentlich, was wir sehen, ist nicht direkt das Objekt, sondern ein Bild von dem Objekt. Dieses Bild dann heißt Pratibimba, Yin-Xiang. Weil wenn wir etwas sehen, wenn wir jemanden sehen, dann kommt schon wir sehen schon eine Frau oder einen Mann oder einen Hund oder ein Haus. Da kommt schon Erinnerung drinne. Es ist kein direktes Sehen. Und diese visuelle Bewusstsein und so weiter ist aufgrund von mentalem Bewusstsein funktioniert. Dann, wer unterscheidet, ist nicht eigentlich Augebewusstsein, aber mentale Bewusstsein. Und was mentale Bewusstsein sieht, sind die Bilder. Die Frau oder der Mann, den Mann, den ich sehe, ist schon längst weg. Was ich da sehe, ist ein Bild von dem Mann oder von der Frau. Das existiert in allen buddhistischen Schulen, diese Anhaftungen, Abneigungen, Zuneigungen, die existieren auf Grundlage von Konzepten, nicht auf Grundlage von unmittelbaren Sehen. Die Frau, die ich begehre, ist schon längst weg. Was ich begehre, ist das Bild der Frau. Genauso für den Mann, für Haus, Auto, Geld. Alles, was man begehrt, sind eigentlich nur Konzepte. Und die gehören zum mentalen Bewusstsein, nicht zum Sehbewusstsein. die gehören zu Dharma Ayatana, nicht zu Rupa. Dann davon ist nur ein kleiner Schritt zu Yogacara-Behauptung, dann überhaupt alles, was wir wahrnehmen, ist nur Transformation des Geistes. Nichts anderes existiert. So kommt man im Gebiet von Yoga. Und warum wird jetzt, man kann fragen, warum wird jetzt der Geist transformiert? Yogacara antwortet, es wird transformiert auf Atma Dharma Upachara, Vividhaya Pravartate, Vijnana, Vijnana Parinamo Asau, Parinama Sachatrida, erste Vers von Vasubandhu, 30 Versen von bloßem Bewusstsein, alles diese Verschiedenheit der Welt, das wir sehen, alles ist Transformation von Bewusstsein auf Grundlage von Upachara, von unserer Gewohnheit zu sehen, Substanz in Personen und in den Dingen. Und durch diese Transformation des Bewusstseins, wir sehen, getrennt, Sehbewusstsein, Ohrbewusstsein, Schmeckbewusstsein, mentale Bewusstsein, dann Manas, individualisierende Bewusstsein und Grundbewusstsein, Alaya. Wir sehen sie getrennt, aber Bewusstsein ist nur eins. Es transformiert sich durch diese tief grundlegende Gewohnheit von Substanz, Sehen, Substanz, wo es überhaupt keine Substanz gibt. Wegen dieser tief grundlegende Gewohnheit, dann wir haben immer Tendenz, die unsere Welt in Schachteln zu sehen. Wir kategorisieren so und die Schachtel, eine Schachtel ist anderes als andere Schachtel und die Schachteln sind völlig getrennt. Aber nichts in unserer Erfahrung ist getrennt. Schubladen. Schubladen ist besser als Schachtel. Jetzt, also in dem, was wir erfahren, ist Transformation des Geistes, was wir eigentlich sehen als Realität, sind Bilder von der Realität. Und wenn wir Vipassana üben, diese Bilder von Realität sind mit Unterscheidung. Das ist Element von Erde, das ist Element von Wasser, das ist Element von Feuer. Der hat solche und solche Eigenschaften, solche und solche Funktionen. Und wir sehen diese Funktionen und Eigenschaften getrennt, nicht als Ganze. Lankavatara Sutra sagt, indem in einer Realität es gibt so viele verschiedene Eigenschaften und Funktionen, wie kann noch ein dummer Kopf daran zweifeln, dass es kann nur passieren im Rahmen von Leerheit. Wenn da nicht Leerheit würde, wie würden wir so viele verschiedene Funktionen und Eigenschaften gleichzeitig sehen können? Und wir verlassen uns aus, was die Dumpfköpfe sehen. Und dann natürlich kein Wunder, dass wir Probleme haben. Solange wir uns verlassen, als was die Dumpfköpfe sehen, bestimmt kommen wir nicht von den Problemen weg. Und die Dumpfköpfe sehen der Realität immer getrennt und immer eine Schublade in Konflikt zu der anderen Schublade. Also solange wir nicht direkte Erfahrung haben von dem Objekt, denn von dieser Trennung von Subjekt und Objekt herausgeht. Wir, alles was wir kennen, sind nur Objekte im Sinne von Bildern mit Unterscheidung und ohne Unterscheidung. Wenn wir Vipassana üben, dann Bilder mit Unterscheidung. Wenn wir Shamatha üben, dann Bilder ohne Unterscheidung, weil wir bleiben bei demselben Bild. Und wir kennen nichts mehr. Das ist der Welt von einem nicht erleuchteten Mann. Er lebt in dieser Welt, er kann nur diese zwei Objekte. Und seine Realität ist sehr arm, weil alles ist in Konflikt miteinander. Dann, wenn man es zu direkte Sehen von Objekt der Befreiung wenn man sich, der Geist sich entwickelt so, dass er direkt das Objekt der Befreiung wahrnehmen kann, nicht nur durch Spekulation, aber durch direkte Erfahrung, durch Erleuchtung oder im buddhistischen Sinne durch Wachwerden. Dann kommt dritte Objekt. Dieses dritte Objekt heißt, sie übersetzen, Gesamtheit der Phänomene. Das ist Pienti Suo Tintie Sh. Das ist nicht so gute Übersetzung. The third is that content which extends to the limits of the phenomenon. Vastu Parianta, das ist viel besser. Diese deutsche Übersetzung tut mir sehr leid, ich weiß nicht. Ich will niemanden kritisieren, ich mache das sehr ungern, aber leider, es hat noch viel, viel zu wünschen. Weiß nicht, wo hast du diese Übersetzung? Erste Satz ist sehr gut, aber dann verfangen Probleme. Es ist nicht leicht zu übersetzen, so einen Text. Ich glaube, er hat sich nicht mit Yoga beschäftigt. Das ist viel besser. Vastu Parianta heißt, the content which extends to the limit of the phenomena. Wenn man unmittelbar das Objekt der Befreiung in sich selbst erfahren hat, man ist gekommen zu Limit der Wahrnehmung. Und dieser Limit der Wahrnehmung hat zwei Aspekte, sehr wichtig zu verstehen. Also man sieht die Realität, indem man es zu direkten Erfahrungen von Objekt, von Befreiung sich entwickelt hat. Man sieht dann Realität im Sinne von zwei Aspekten der Realität. Erster Aspekt heißt Yavat Bhavikata. Kin Soyo Chintye. Kin Soyo Chintye heißt, es geht nicht weiter. Nicht in dieser Welt, nicht in anderen Welten, nicht in diesem großen Universum. Es kann nicht weitergehen. Es enthält alles. Und was enthält alles? Die 5 Aggregate von Existenz, die 12 Sphären von Wahrnehmung, Auge und Farbe, Ohre und Geräusch und so weiter, bis Geist und Geistesobjekte und 18 Elemente der Wahrnehmung, Dhatu, Skanda, Ayatana, Dhatu. Alles, was wir in dieser Welt erfahren, sind nur Aggregate von Existenz, Aggregat von Körperlichkeit, Aggregat von Empfindung, Aggregat von Wahrnehmung, Aggregat von Willeformationen, Aggregat von Geist. Mehr kann man nicht erfahren. Wenn man erfährt etwas mehr in der Welt, dann erfährt er was? Sagen Sie mir. Die Hörner auf dem Kopf von dem Hasen, die Haaren als Schildkröte, zweiter Mond, viele, viele Beispiele. Man kann nicht von den 5 Aggregaten hinausgehen. Alles in unserer Erfahrung sind nur 5 Aggregate. Und diese 5 Aggregate, wenn man noch nicht versteht, dann der Buddha spricht von 12 Sphären von Wahrnehmung, Auge, Farbe bis Geist, Geistesobjekte. Wenn es noch nicht genug ist, okay, dann Auge, Augebewusstsein und Farbe. Dann 12 wird zu 18. Und alles das geschieht in bedingten Entstehung. Bedingte Entstehung bedeutet, Michael, du guckst mich so an, was bedeutet bedingte Entstehung? Ursache und Wirkung in jedem Augenblick. In jedem Augenblick. Diese Aggregate, Sphären der Wahrnehmung, Elemente der Wahrnehmung wechseln sich in jedem Augenblick. Und deswegen auch Ursache und Wirkung wechseln sich in jedem Augenblick. Über diese Realität kann man nicht hinausgehen. Deswegen der gute Mahatma Gandhi sagt, auch wenn Sie forschen, dasselbe Prinzip in Yoga. Buddhismus ist nur Interpretation von Yoga. Auch im tiefsten Platz auf der Erde, im tiefsten Ozean, findet man kein Millimeter, es gibt in noch kleinere Maßnahmen als Millimeter. In Indien, sie sind Experten für kleine und große Zahlen. Bei uns, ich glaube, wir haben nur Millimeter. Gibt es noch weniger als Millimeter? Nanometer. Nanometer. Dann Makro, Magno, Nanometer findet man nicht, Magno, Nanometer von Ruhe, nirgendwo. Auf in Mitte von dem Ozean, Mitte von der Erde, nirgendwo findet man Manometer? Makro, Nanometer sind noch kleiner. Nanometer, noch kleiner als Nanometer? Noch kleiner. Das sind Quarks, ne? Strings, also man geht immer weiter, die Wissenschaft geht doch immer. Na prima, das ist Fortschritt. In Indien haben sie schon vor tausenden Jahren so große Zahlen für Unendlichkeit und so kleine für kleinste, dass man sich vorstellen kann, bis es nicht mehr weitergeht. Gibt es auch noch ein Raster-Mikroskop? Der ist noch. Sie haben sich mit. Im Gegenteil zu mir mit Wissenschaft beschäftigt, offensichtlich. Na prima. Auf jeden Fall alle diese verschiedenen Namen für Unendlichkeit und für Makro, schon haben die Inder vor tausenden Jahren ausgedacht. Gesehen, ja. Na gut, dann diese kleinste Teil, was eben wie immer man es nennt, findet man nirgendwo in unserer Erfahrung als Ruhezustand. Wenn man das verstanden hat auf Grundlage von Skandhas, Ayatanas und Dhatus, diese Aggregate von Existenz, die Sphären von Wahrnehmung, Elemente von Wahrnehmung, wenn man das klar sieht, dann sieht man wo man nicht mehr vorübergehen kann. Man kann nicht von den Aggregaten weg. Man kann nicht von den Sphären von Wahrnehmung weg. Egal, ob wir Götter sind oder Menschen sind oder Ameisen sind oder Hunde sind, wir alles, was wir wahrnehmen, kennen, was wir wahrgenommen haben früher und was wir wahrnehmen werden, sind nur diese Sachen. Deswegen nennt man das Chin Suo Yo Yue. Das heißt, bis zu Ende und wahrnehmen. Mehr kann man nicht sehen. Das ist der erste Aspekt, wenn man erleuchtet ist. Man sieht, wenn man sieht die Skandhas, die Aggregate, die Sphären der Wahrnehmung, die Elemente der Wahrnehmung, man sieht keinen Selbst. Man eben sieht einen selbst, indem man diese Sachen nicht sieht. Sehr wichtig zu verstehen. Indem man sieht selbst, man sieht Unbeständigkeit, wo es überhaupt keine Unbeständigkeit gibt und so weiter. Da wendet man sich zur Religion. Das ist Buddhismus. Erst muss man diese Unbeständigkeit verstehen, dann entsteht Religion. Ohne Unbeständigkeit kann keine richtige Ansicht, religiöse Ansicht sein. Und zweiter Aspekt von Realität, wenn man zur Erleuchtung erlangt hat, ist, Soheit, Tathata, Ju Soyo. Ju Soyo. Jinjie. Jin Soyo Jinjie, Ju Soyo Jinjie. Soheit hat zwei Aspekte. Weltlicher Aspekt von Soheit, so wie Element von Erde ist die Härte, Element von Empfindung ist Empfang von dem Objekt als angenehm und unangenehm. Das ist weltlicher Aspekt von Soheit. Und dann, es gibt überweltlicher Aspekt von Soheit, deswegen Soheit heißt, im Mahayana Buddhismus gibt es nicht nur konventionelle Realität und höchste Realität, es gibt konventionelle Realität und höchste Realität. Höchste Realität ist eben die Realität, die verbindet diese weltliche Soheit und überweltliche Soheit. Nicht dualistische Realität. Das findest du auch in Lankavatara Sutra. Dann, wir sind alle erleuchtet, wir haben drei Objekte. Dann, wenn man drei Objekte hat, dann strebt man nach Meisterung von allen Objekten. Und diese Meisterschaft von allen Objekten kommt in Ausdruck durch das vierte Objekt. Vierte Objekt heißt, wie haben sie übersetzt? In Sanskrit Karya Nishpati. Karya Nishpati heißt, diese unsere, was zu tun ist, ist getan. Was zu tun ist in Lehre von den Schüler ist getan, wenn in Lehre von Bodhisattva, dann Buddha. Alles wird getan. Wie übersetzt er auf Deutsch? Das vierte ist die Erfüllung unserer Pflichten. Eieiei. Hier hat er auch eigentlich selber, fulfills duty. Aber Karya heißt eigentlich nicht nur duty, in gewissem Sinne auch, aber Karya heißt die Funktionen. Zuo Chen Pan auf Chinesisch. Das heißt, diese Funktionen, die erfüllt werden müssen, das heißt Funktion von Shamatha, Funktion von Vipassana, gibt es nicht mehr zu tun. Man hat alle Objekte von Shamatha und Vipassana gemeistert. Dann diese Meisterschaft, aber nicht sich in ihre bringen lassen, weil sehen Sie selbst, wie viel wir anhaften an unsere Schubladen denken. Buddhismus vermeidet Schubladendenken. Und er macht es absichtlich. Das ist nicht diese Kategorie von was gemacht werden muss oder Pflicht, Sie übersetzen das Pflicht getan, enthaltet viele, viele Sachen. Es enthaltet auch Zustand von Buddha, auch Zustand von Arahat, aber es enthaltet auch Meisterschaft von erster Jhana, von zweiter Jhana, von dritter Jhana. Alle diese Sachen sind schon da. Also wenn Sie Meisterschaft von erster Jhana haben, Sie haben auch diese Pflicht, was anbetrifft erste Jhana oder Funktion von erster Jhana, Sie haben vollkommen gemeistert. Und so, dann wenn Sie zweite Jhana, dann zweite, Sie haben gemeistert Funktion von zweiter Jhana, bis Funktion von Shamatha und Vipassana, indem Sie der Unterschied zwischen nördlicher Tradition und westlicher Tradition ist, dass nördliche Tradition betont den Zustand von Buddha. Und der Zustand von Buddha ist, dass nicht nur, dass man erste Jhana meistert, zweite Jhana meistert, dritte Jhana meistert, vierte Jhana meistert, dass man, man bleibt in Zustand von Spontaneität. Alle diese Jhanas, Samatha, Vipassana, ist nur ein Mittel, um diesen Zustand von Spontaneität, von Natürlichkeit zu erreichen. Nach der Philosophie von Mahayana, die Wesen sind Wesen, indem sie nicht verstehen natürlicher Zustand. Natürlicher Zustand ist Zustand ohne Trennung. Ist Totalität von Wesen. Aber das muss auch im Theravada sein. Nicht so klar zum Ausdruck gebracht. Theravada. Das ist wieder ein Step, das kann nicht anders sein. Naja, jetzt lassen wir das. Das wäre jetzt eine gute Übersetzung für das vierte Bild, weil so ganz verstehe ich noch nicht ganz, wie das. Alles, was zu tun ist, ist getan. Alles, was zu tun ist im Prozess von Shamatha, Vipassana, im Prozess von Befreiung, aber auch im Prozess von Lernen erste Jhana, zweite Jhana, dritte Jhana, in Lernen alle die verschiedenen. Und darauf meditiert man dann noch? Oder da dieses Geist? Bis dieser Zustand von vollkommener Spontaneität, vollkommene Spontaneität ist Zustand nicht nur, da ist der Unterschied, nicht nur das Karma, nicht neue Karma erzeugt wird, sondern Zustand, dass, wo sogar die Tendenzen zu Karma nicht mehr existieren. Deswegen, ein Buddha, Arahat braucht noch Aufmerksamkeit, braucht noch Vitarka, aber Buddha braucht nicht mehr. Er nur reflektiert die Sachen, wie sie wirklich sind. Deswegen, er ist Dharmakaya. Es ist auch in Theravada, wer sieht Buddha, sieht Dharma. Wer sieht Dharma, sieht Buddha. Wenn wir uns vor Buddha verbeugen, wir verbeugen uns nicht von Buddha, sondern von Dharma. Und Dharma ist Naturgesetz. Aber die Wesen wissen nicht, was Natur ist. Das ist das Problem. Ist denn hier vielleicht eher eine Art Geisteszustand, als wenn ich an Geistesbild denke, denke ich immer noch an Meditation auf etwas, aber zieht sich das jetzt eher auf? Jetzt kommt es, du gehst zu viel nach vorne. Es alles kommt in dem Text, aber ein bisschen Geduld, man kann nicht wieder zurückgehen, sollst du dann aufmerksam diesen Text lesen. Alles ist da. Ein bisschen weiter. Der Maitreya eben geht an alle diese Fragen hinein. Und der Buddha antwortet. Er weiß Maitreya schon, was wir denken werden. Deswegen er fragt sehr in Gegensatz zu uns, er fragt Fragen nicht für ihn selbst, sondern für die Wesen, die nicht klar sind. Dann er kann schon voraus wissen, was da zu Zweifel kommen kann. Jetzt, wir haben nicht so viel Zeit, weil so viel zu lernen. Jetzt dann, der Buddha weiterfragt, ich sage selbst, der Maitreya weiterfragt, welche von den Objekten ist Objekt von Shamatha, welche ist Objekt von Vipassana und welche ist Objekt von beiden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir das verstanden haben, machen wir dann Schluss. Und der Buddha antwortet, Objekt von Vipassana ist ein Bild mit Differenzierung. Objekt von Shamatha ist ein Bild ohne Differenzierung. Und Objekt von beiden, Shamatha und Vipassana, sind die nächsten zwei Objekte. Nachdem man zur Erleuchtung gekommen ist, kann man dann Shamatha und Vipassana im wahren Sinne zusammen üben. Solange man nicht erleuchtet ist, auch wenn man erklärt, dass man zusammen übt, sie sind in der Tat doch nicht ganz zusammen. In der Theravada-Tradition erklärt man, damit man Vipassana übt, muss man aus der Jhana herausgehen. In nördlichen Tradition, man übt Jhana, Vipassana in Jhana, aber in der Tat, es handelt sich um dieselbe Erfahrung, es ist nicht andere Erfahrung. Aber wahre Shamatha und Vipassana wird zu einem Geschmack, wenn man Objekt der Befreiung versteht. Warum? Das soll man verstehen. Warum? Die vier edle Wahrheiten kann man nicht zusammen sehen. Wenn man meditiert über Leiden, sieht man nicht Ende von Leiden. Wenn man meditiert über Ursache für Leiden, man sieht nicht klar den Weg. Aber wenn Objekt der Wahrnehmung ist überweltliche Objekt, dann sieht man alle vier Wahrheiten zusammen. Dann gibt es vier Wahrheiten wird zu einer Wahrheit. Und diese Wahrheit dann in Mahayana heißt Soheit. In Soheit alle vier Wahrheiten dann werden zu eine Wahrheit und das ist Soheit. Soheit von Leiden, Soheit von Ursache von Leiden, Soheit von Ende von Leiden und Soheit von dem Weg zu Ende zu leiden. Nur eine Soheit, nicht zwei Soheit. Nur eine Wahrheit, nicht zwei, drei, vier Wahrheiten. Dann wenn man diesen Rahmen von Meditation hat, dann die Shamatha und Vipassana geschieht zusammen. Normalerweise, wenn man Shamatha übt, man sieht nicht Vergänglichkeit. Weil der Geist hat sich vereinigt mit dem Objekt und man hat den Eindruck, in der Zeit von Buddha eben, dieser Zustand von Jhana wurde betrachtet als Zustand von Befreiung. Die Lehre von Buddha haben ihn so gelehrt. Aber der Buddha mit seiner Intelligenz sah gleich, dass etwas nicht in Ordnung ist. Weil so lange Objekt von Versenkung ein Zeichen hat, dann wenn man aus der Versenkung geht, diese Tendenzen zu Zuneigung und Abneigung werden noch da. Dann hat er versucht mit Askesis sie loszuwerden, dann auch es war nicht, was er erwartet hat. Dann hat er sich wieder erinnert an Samadhi und hat in Samadhi dann Vipassana geübt. Und indem sein Samadhi schon gereinigt war, er hatte übernatürliche Kräfte, dann hat er gesehen das Ganze als bedingte Entstehung. Na gut, dann heute machen wir Schluss hier und morgen setzen wir fort. Das sind Sachen, die uns reich machen sollen. Reich machen, wie sagt man? Enrich. Bereichern. Das uns bereichern sollen. Und es hilft bestimmt, was immer wir in Yoga üben, es hilft für besseres Verständnis von Yoga. Deswegen, diese Sachen haben sehr, sehr tief auch die hinduistische Verständnis von Yoga beeinflusst. Man höchste Ausdruck dafür ist Yoga Vashistha. Yoga Vashistha ist rein Yogacara. Es sagt genau, was sie hier lernen, mit anderen Worten. Und der, das das lehrt, ist Vashistha, der große Seher Vashistha, nicht der Buddha. Aber er sagt dieselbe Sachen. Na gut, dann machen wir eine kleine Pause. Das ist gut. Ich habe auch so gelernt, dass ich immer gefragt habe. Der Maitreya hat auch so gelernt. Der Buddha hat auch so gelernt. Die Erfahrung von Anicca, Dukkha und Anatta. Eigentlich ist das so unmittelbar, dass das eigentlich eins ist. Ja, natürlich. Das ist ein Prozess. Aber man muss trotzdem mit Vergänglichkeit anfangen. Vergänglichkeit ist Leiden. Nun, Leiden ist nicht selbst, das ist klar. Und was nicht selbst ist, ist leer. Und Leerheit kann keine Grenzen. Ja, bitte, bitte, Jelena. Fragen uns immer mal wieder, wie das sein kann, dass es Karma gibt von allen Leben zum nächsten. Bitte? Dass es Karma gibt von einem Leben zum nächsten, bei der Wiedergeburt. Ja, es muss eine Energie, alles was wir in Natur sehen, ist Energie. Und dass diese Energie sich wechselt in materiellen Welt, das wissen wir. Das ist Wissenschaft. Aber Geist ist auch Energie. Und diese Energie hat seine Gesetze. Diese Gesetze sind genau untersucht dann in Yoga. Dann, wenn man stirbt, das heißt nicht, dass eine Jelena stirbt. Das heißt, dass dieser Fluss von Energie sich wechselt. Auf Grundlage von was? Von Wille. Wille ist die Kraft, das den Geist zu dem Objekt bringt. Und solange diese was heißt Karma? Karma ist Akkumulation der Wille. Ayuhana heißt das technisch. Diese Akkumulation von Wille ist das, was treibt den Geist von einem Leben zu dem anderen. Und diese Wille hat sich akkumuliert in einer Zeit ohne Anfang. Und was für Wille kommt, wenn man stirbt, sehr schwer zu wissen. Also hat das nicht unbedingt was mit dem Leben zu tun, was vorher geführt hat? Voraussetzung für Leben ist die Wille. Sehen Sie in Natur diese Kraft der Wille, sehen Sie, die Bäume, sie gehen durch Eisen, durch Diamant, alles wir leben. Das ist Natur. Versuchen Sie, die Nasenlöcher zu machen, dann sehen Sie, wie viel Wille zu leben man hat. Wenn Sie ein Tuch in den Mund stecken und dann die Nase, dann versuchen sie. Das ist unheimliche Kraft. Und es existiert in allem, was sich bewegt. Und diese Wille dann heißt Lebensfakultät. Ist diese Begleitung von der Wille ist Lebensfakultät. Diese Lebensfakultät bedingt diese Bewegung des Geistes. Lebensfakultät hat zu tun mit Prana. Der Geist bewegt sich mit der Hilfe von Prana. So schmelzt Materialität, sogenannte Materialität und Geistlichkeit zusammen. Dann, wenn wir Fortschritte in Meditation machen, dann wir akkumulieren nicht mehr Wille. Das ist Fortschritt in Meditation. Eine Wille bedingt andere Wille. So formieren sich die Ketten. Die Wille ist nie getrennt. Ist immer bedingt von anderer Wille. In Abhidharma heißt es, Abhidharma Kosha, wenn man studiert, sehr wichtig, wenn sie Yogacara verstehen möchten, sollen sie ein bisschen Abhidharma Kosha studieren, Tishulun. Alle unsere Benehmen handelt nach der Wille. Erst Wille im Sinne von Samkalpaka, wir fassen die Sachen zusammen auf Grundlage von früheren Erfahrungen, von früheren Willenketten und dann Pravartaka, dann geschieht etwas. Dann tun wir. Wir tun, indem wir arrangieren unseren Geist nach den früheren Willen, durch denen wir früher getan haben. So geht es weiter. Zählen dazu auch Wünsche? Hm? Wünsche zählen ja auch dazu? Wünsche? Nein, Wünsche ist Wunsch zu tun. Das ist, in Abhidharma ist es auch ein Geistesfaktor, der mit Wille zu tun hat, aber ist nicht genau Wille. Kann man, ja, kann man so sagen. Ja. Weil der Buddha sagt, alle Dharmas, alle Phänomene haben Wurzel im Wunsch. Aber Chanda wird benutzt auch für Begierde. Mahayana Philosophie ist basiert auf dieser Sache. Der große Nirvana Sutra, Mahayana Nirvana Sutra sagt, in dem Buddha sagt, dass alle Phänomene haben Wurzel im Wunsch. Wunsch ist wahr. Das ist Training von Bodhisattva. Der Bodhisattva, er wird nicht ganz von den Begierden los, er wird sie positiv umschalten. Oder wie kann man es transformieren? Aber das ist nur Theorie, natürlich. Über die Praxis, die Shamatha-Praxis, wenn, wenn man Prana beobachtet und gleichzeitig Schmerzen im Körper hat, dann hat der Prana ja etwas die Tendenz, sich um den Schmerz zu kümmern. Oder es kann sein, dass man so sagt, was man ändert. Das Prana ist, wenn man Schmerz hat, die Prana, Fluss von Prana ist irgendwie blockiert. Durch Prana hat mit Blut zu tun. Prana ist das, was diese Blutzirkulation ermöglicht. Deswegen diese Blockierungen im Körper haben zu tun mit Yishe, wie sagt man? Yishe. Yishe ist diese Glocken im Blut, die nicht zulassen, dass Blut frei zirkuliert. Diese Ama, Tan. Man hat Tan, deswegen formieren sich die Schlacken. Wie sagt man das? Tromben oder Pyramiden. Ja, das sind so wie Kristallen, die sich da formieren und die verhindern freien Fluss von Energie. Die Frage ist, wenn man das beobachtet, dann ist ja sozusagen der Geist ist hingezogen zu dem Schmerz und gleichzeitig ist es immer noch sozusagen also eine Beobachtung des Prana. Ist das in Ordnung dann, wenn man sozusagen das Prana in der... Ja, Prana ist überall. Es gibt keinen Platz, wo Prana nicht ist. Jetzt, der gesunde Zustand ist, dass Prana frei fließt. Wenn es Schmerz gibt, das heißt, dass Prana irgendwo blockiert ist. Normalerweise, die Menschen sehen das nicht. Nur wenn man Yoga macht, wird man davon bewusst. Also das kann man beobachten und es ist auch nicht schlimm, dass der Geist dann zu dem Schmerz geht in gewisser Weise. Natürlich, aber dann muss es allmählich lernt man diese Tendenz von Abneigung und Zuneigung zu bremsen. Diese Tendenz von Abneigung und Zuneigung ist sehr, sehr, sehr tief in uns. Je mehr Michael meditiert, desto mehr wird er davon bewusst, wie tief dieser Reflex von Zuneigung und Abneigung in uns ist. Und dieser Reflex von Zuneigung und Abneigung dann auch formiert Blocken in dem Geist. Das ist nicht so leicht zu verstehen. Geist ist im letzten Ende auch nur Energie. Körper kann nicht existieren unabhängig von Geist. Geist kann nicht existieren unabhängig von Körper. So wie ein Blinde wird erklärt in Visuddhimagga, auch in Mahabharata, selbe Beispiel. In Yoga-Büchern, egal ob Buddhismus oder andere Richtung von Yoga. Unsere Situation ist wie Blinde und Krippel. Wer ist Blinde, wer ist Krippel? Michael? Ohne Geist, das Auge sieht überhaupt nichts. Und ohne Prana, ohne Körper, Prana gehört dem Körper, der Geist kann sich nicht bewegen. Deswegen die Situation der Wesen ist, wie der Krippel sitzt auf den Schultern von dem Blinden und sagt ihm, steh auf, geh nach vorne, nach links, nach rechts. So funktionieren wir. Wenn der Blinde und der Krippel sich streiten, dann haben wir ein großes Problem. Fragt der Blinde den Lahmen, wie geht's? Antwortet der Lahme, wie du siehst. Ja, du bist der Physiotherapeut, du hast damit Erfahrung. man muss positive Einstellung schaffen zu den beiden, Blinden und zu den Krippe. Dann lebt man wohl. Ist das nicht so? Aber bis man das geschafft hat, wird es lange dauern. Hm? Na gut, dann wir rezitieren, keine Fragen mehr. Alles ist klar, in gewissem Sinne. Wir rezitieren. Heute auf Deutsch. Auf Deutsch, ich brauche auch Papier. Ich kann das nicht. Dann heute rezitieren wir auf Deutsch, morgen wieder auf Sanskrit und Pali. Jetzt Metta-Sutta, die Lehre von liebenden Güte. Wem klar geworden, dass der Frieden des Geistes das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht, gewissenhaft, freundlich, sanft und ohne Stolz. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel beschäftigt und bedürfnislos. Die Sinne still, klar der Verstand, nicht reich, nicht gierig sein Sinn zu halten. Auch nicht im Kleinsten soll er sich vergehen, wofür ihn verständige Taten kennten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, geworden oder werden, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betriebe oder verachte einen anderen. Aus Ärger oder Überwollen wünsche man keinem irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ohne Hass, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten und nach allen Seiten. Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen entfalte man eifrig diese Gesinnung. Dieses nennt man Wert im Heiligen. Wer sich nicht an Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, dem Sinnengenuss nicht verhaftet ist, für den gibt es nie mehr Geburt. Jetzt, wir wollen rezitieren Mantra des großen Mitgefühls und damit wir verstehen den Unterschied zwischen Theravada-Meditation und Mahayana-Meditation, dann wir übersetzen ein bisschen. Was ist, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, was ist Hauptunterschied? Wir haben gesehen, wenn man über Metta meditiert, in Theravada, dann man meditiert über die Tugenden von Metta. Jetzt, diese Tugenden, in denen wir Wesen so können viel besser arbeiten, wenn wir diese Tugenden personifizieren, nicht wahr? Deswegen diese Tugenden dann werden in der Mahayana-Tradition personifiziert als Bodhisattva. Also wenn ich Mitgefühl übe, wenn ich Liebe gebe, dann denke ich an Maitreya. Wenn ich Mitgefühl übe, ich denke an Avalokiteshvara. Wenn ich Geliebte übe, ich denke an Samantabhadra. Wenn ich Weisheit übe, ich denke an Manjushri, an die Tugenden von Manjushri. Und das ist dem Wesen viel näher. Genauso haben sie dann diese Gott personalisiert als Christ und so weiter. Dieselbe Tendenz, weil wir beziehen uns viel besser zu etwas, was uns bekannt ist. Ein Wesen, in dem wir Wesen sind, wir brauchen uns an irgendwelche Wesen beziehen, nicht wahr? Dann diese Tugenden, dann gehören diesen Wesen. Wenn man über diese Tugenden als Wesen meditiert, dann sieht man sie auch als Wesen. Viele, viele in Fernosten, in Tibet, sie haben gesehen, Avalokiteshvara, Manjushri, im Traum oder so, indem sie an diese Tugenden in Gestalt meditieren, sie werden das sehen, weil alles ist Geist geprägt. Das kommt von, egal welcher Buddhismus wir praktizieren, das ist sehr wichtig zu verstehen. Unsere Realität ist Geist geprägt. Und wenn wir aus diesen Tugenden in Gestalt von Personen, die, indem wir selbst Personen sind, wir beziehen uns viel besser an Personen, dann ist es viel leichter. Deswegen in Sri Lanka, ich habe lange, lange in Sri Lanka gelebt. Sri Lanka ist sehr eng verbunden mit indischer Kultur, natürlich. Es ist Indien eigentlich. In Sri Lanka, die Buddhisten gehen, verehren sie Buddha. Gehen sie zum Tempel, machen sie Opfergabe, Blumen. Und dann neben Tempel gibt es Deva Alaya. Dann, nachdem Buddha ist schon in Nirvana gegangen, man kann sich mit ihm nicht direkt in Bezug kommen. Er ist in Nirvana. Was weiß der Bauer, was Nirvana ist? Er will, dass seine Familie geschützt wird, dass seine Tochter einen guten Mann findet. Er braucht unbedingt sich an etwas beziehen. Dann geht er zu Deva Alaya und verehrt Vishnu und Shiva, gibt meine Tochter schönes Kind und das Ernte gut wird. Er fühlt sich nicht wohl, das zu Buddha zu beten, weil der Buddha ist in Nirvana und er ist so groß. Wie kann ich mich zu Buddha beziehen. Dann er verehrt Buddha, er ist Buddhist, er nimmt die Silas, aber dann geht er und dann macht er Räucherstäbchen und vor diesem Shiva oder Vishnu er äußert die Wünsche, möge meine Familie glücklich sein, möge meine Tochter einen guten Sohn bekommen und so weiter. So geht es. Dann auf natürliche Weise, Geist arbeitet nicht so wirksam mit abstrakten Idealen. Er braucht sich auf etwas Konkretes zu beziehen. Dann dieses Bedürfnis in indischer Tradition, der Avalokiteshvara ist ein Yogi tief in Samadhi, der sitzt auf Tiger, Fell, für die Chinesen ist auch ein bisschen zu abstrakt, sie können sich nicht so gut beziehen. Dann haben sie genommen eine Prinzessin, von die historische Gestalt ist, die war sehr, sehr voll von Mitgefühl, und haben sie Ikonografie von Avalokiteshvara, und die, das Volk kann sich sehr, sehr leicht beziehen, weil sie ist sehr menschlich, so wie wir Menschen sind. Das ist ein interessanter Trend. Und da sehen wir alle die Tugenden, von denen wir über Metta gesprochen haben, dann die Tugenden von Mitgefühl. Aber es sind Tugenden von Avalokiteshvara, die gehören jemandem. Deswegen sind sie für uns viel leichter zu absorbieren. Ist das nicht so? Jetzt in China, dann diese rezitiert man jeden Tag. Namo halata natolaya namo aliya polocheti sapolaya bujisato poye moho sato poye moho chaluni chaya ansa polafa isata natas. Die rezitieren auch, ne? Auf Vietnamesisch. Aber wenn ich frage, was das bedeutet, namo halata natolaya, ich weiß nicht, was das bedeutet. Also auf Sanskrit, es hat eine Bedeutung. Und jetzt sehen wir diese Bedeutung. Tapejo, Namo Ratnatrayaya. Ich verbeuge mich vor dem dreifachen Juwel. Namo Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya. Ich verbeuge mich vor dem Avalokiteshvara, von dem Herr, der nach unten blickt. Das ist die Bedeutung von Avalokiteshvara. Nach unten, was heißt nach unten? Na, zu uns Wesen, die noch leiden. Nach der Tradition, Avalokiteshvara war schon Buddha vor unzähligen Kalpas. Aber durch sein Mitgefühl, er kommt wieder und wieder und wieder, um uns Wesen zu helfen. Aber er ist schon früher Buddha geworden, ja, von unzähligen Kalpas. Aber kommt er wieder und wieder. Namo Arya Avalokiteshvara, dieser Avalokiteshvara, der Herr, der zu uns blinkt, nach unten, zu denen, die noch leiden. Er ist Bodhisattva, er ist ein Wesen von Erleuchtung. Er ist Mahasattva, er ist große Wesen. Und er ist Mahakarunika, er ist einer mit großem Mitgefühl. Om Sarva Bhayeshu Tranakaraya. Om, er ist einer, der schützt von allen Ängsten. Was heißt das? Wer schützt? Na natürlich, Mitgefühl schützt von allen Ängsten. Wenn man Mitgefühl hat, die Ängste gehen weg. Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara, nachdem ich habe mich verbeugt von diesem Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyami. Ich wende mein Herz zu deinem blauen Hals. So wie Shiva. Avalokiteshvara und Shiva sind verwandt. Diese Mahayana Bodhisattvas, die sind mit Hindu-Gottheiten verbunden. Shiva ist auch Mahakarunika, auch mit blauem Hals. Warum blauer Hals? Auch blauer Chakra, ne? Nein. Ja, es hat, aber hier ist nicht diese Bedeutung. So wie ein V, ein V ist einer, der kann Gift essen. Pfau kann giftige Früchte essen. Je mehr er darf von den giftigen Früchten isst, desto schöner wird er. Dann, indem er isst diese Gifte, der, wenn wir Mitgefühl üben, wir sind offen für Leiden von den anderen. Dass wir empfangen Leiden von den anderen. Und je mehr man empfängt Leiden von dem anderen, desto schöner wird man. Der V wird immer schöner, wenn er glänzend wird, seine Farbe. Durch die Gifte, die er isst. Dann, wenn man sich zu Leiden von anderen öffnet, wird man immer schöner und schöner. Das habe ich gestern, nämlich das erste Mal habe ich diese Meditation gemacht und das habe ich erfahren. Das war so eine schöne Erfahrung, durch diese schwarze oder durch diese dunkle zu nehmen und diese helle wieder Licht. Ja, ist sehr schöne Meditation. Ja. Tasmai namaskritya imam arya avalokiteshvara tava nila kanta namo hridayam avartaishyam. Sarva artha sadhanam shubham ajayam. Wenn ich so mache, meine Sadhana, meine Yoga-Übung, wird günstig, shubha und ajaya, wird unbesiegbar. Das heißt, in anderen Worten, was Yoga unbesiegbar macht, ist Mitgefühl. Wenn wir mit Mitgefühl als Wurzel Shamatha und Vipassana üben, wenn wir mit Mitgefühl als Wurzel üben Dharma, dann unsere Dharma wird unbesiegbar und wird günstig. Das heißt, was heißt günstig? Es wird zum Wohl von uns selbst und zum Wohl von anderen. Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishuddhakam. Diese Avalokiteshvara, also diese Mitgefühl, ist das, was reinigt die Schicksale von allen Wesen. Die Existenzen, Zustände von allen Wesen. Om Tatyatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante. Om Tatyatha so wie Aloke Aloke in dem Licht, das Atikrante. Atikranta heißt, das geht über hinaus von weltlichem Verständnis. Kann man so sagen auf Deutsch? In dem Licht, diese Mitgefühl oder Avalokiteshvara erscheint in dem Licht, im Licht, das transzendiert alles, was man mit dem weltlichen Vernunft verstehen kann. Ja, kann man so übersetzen? Hey, hey, Hare Maha Bodhisattva, jetzt ruft er ihn, bezieht er ihn auf ihn als etwas, was er als eine Person, der er kann. He, he, Hare, o du Herr, Hare von Hari, Herr, du Herr, du der große Bodhisattva ist, große Wesen ist. Smara Smara Hridayam. Erinnere dich an dein Herz. Kuru Kuru Karma Sadhaya. Mach Karma, mach doch den Tat, damit Yoga erfolgreich wird. Dhuru Dhuru Vijayante, Maha Vijayante. Sei stark bis zum Sieg. Zu großen Sieg. Was ist großer Sieg? Erleuchtung natürlich. Dhara Dhara Dharendreshwara. Halt fest, du, der Herr ist unter denen, die festhalten. Also in anderen Worten, Mitgefühl ist der Herr zwischen allen, die festhalten. Durch Mitgefühl, nichts ist stärker als Mitgefühl. Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshwa. Chala, Ge, Mala, Befleckung, Vimala, frei von Befleckung. Mahavijayante, bis große Sieg. Chala, Mala, Amala, Entschuldigung, ich sehe andere Zeit. Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Mukti, Befreiung. Hier ist er überhaupt nicht grammatisch, es sind nur Akkumulation der Wörter. Ge, Befleckung, ohne Befleckung, Freiheit, also Befreiung. Ehi, ehi, komm, komm, gehe und komm. Komm, komm, Lokeshwara, du Herr der Welt. In anderen Worten, Mitgefühl ist der Herr der Welt, in dem Sinne, dass die Welt existiert, solange Mitgefühl noch da ist. Wenn Mitgefühl nicht mehr da ist, die Welt ist weg. Ehi, ehi, Lokeshwara, komm, komm, du Herr der Welt. Raga Visham Vinashaya, komm, diese Begierde zu zerstören. Das Gift der Begierde zu zerstören. Raga Visham Vinashaya, Dvesha Visham Vinashaya, das Gift von Hass zu zerstören. Moha Chala Visham Vinashaya, Ge, das Gift von Verblendung zu zerstören. Hulu Mala, Hulu Mala, keine Bedeutung, aber Klang dann den Meditierenden gibt ihm Zugang zu dieser Vibration von Mitgefühl. Die Mantra muss nicht unbedingt Bedeutung haben. Bulu, Bulu, auch keine Bedeutung. Bare, auch keine Bedeutung. Padma, Lotus. Nabha, wie heißt das? Ich habe vergessen. Nave. Das heißt, diese Mitgefühl ist von Reinheit geboren. Wir sind alle von Nave geboren. Dann Lotus geboren. Von Reinheit. In anderen Worten, du, Mitgefühl, du bist von Reinheit geboren, nicht von Befleckung. Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, keine Bedeutung. Aber es öffnet uns zu dieser Vibration von Mitgefühl. Bodhya, Bodhya, Bodhaya, Bodhaya. Mit, dieser Mitgefühl ist mit Bodhi, mit Zustand von Erwachung und zu Bodhi, also mit Erleuchtung und für Erleuchtung. Mitgefühl ist mit Erleuchtung und für Erleuchtung. Maitreya, dieses Mitgefühl ist voll von Liebe. Nilakanta Darshana Praradaya, dieses Mitgefühl ist das, was alle Wesen mit seinem Blick erfreut. Und jetzt kommt Swaha. Swaha ist Opfergabe zu dem Feuer und zu der Gottheit und so weiter. Es bedeutet wörtlich Suaha, gut gesagt. Auf Deutsch wird man am besten übersetzen Heil. Heil dem großen Siddha. Dieser Mitgefühl ist große Siddha. Avalokiteshvara ist große Siddha. Heil dem Siddha Yogeshvara, dem Siddha, dem erfolgreichen Yogi, der ist der Herr der Yogis. In anderen Worten, Mitgefühl ist der Herr der Yogis. Swaha Nilakantaya, Heil zu dem, der blaue Hals hat. Swaha Padmahastaya, Heil zu dem, das hält Lotus in seiner Hand. Avalokiteshvara wird auch genannt, einer der Lotus in Hand, so auch in Ikonografie, sie haben. Swaha Chakrayuktaya, Heil zu dem, der hat Dharma Rad in der Hand. In anderen Worten, Mitgefühl hat Dharma Rad in der Hand. Swaha Shankar Shobdana Bodhanaya, Heil zu dem, das erweckt die Wesen durch weißen Muschel, so wie Vishnu in Indien vor der Zeremonie von Verehrung von den Göttern immer bläst man die Muschel. Dann der Avalokiteshvara Bodhisattva mitgefühl immer bläst Muschel, damit er erwacht uns Wesen von diesem langen Schlaf von Ignoranz. Vama Dishas Titta Krishna Jinaya, Heil zu dem, der sieht, der steht auf der linken Seite, um alles Ungünstige zu beseitigen. Da muss man indische Kultur ein bisschen verstehen. In Indien, rechte Seite ist günstig und linke Seite ist ungünstig. Avalokiteshvara steht auf der linken Seite, weil er auf der Seite von den Leidenden ist. Deswegen, wenn Sie diese geheime Tantra üben, dann Sie sind auf der linken Seite. Wenn Sie öffne Mahayana oder Theravada eben, dann sind sie auf rechter Seite. Dann die tantrische, die Tantriken müssen sich verhüllen, weil sie sind auf linker Seite ungünstig. Vamadishastita Krishna Jina, heil zu dem, der auf der linken Seite steht, um alles Ungünstige, alle Übel zu beseitigen. Svaha Vyagra Charma Nivasanaya, heil zu dem, das sitzt auf dem Tigerfell, so wie Shiva. Die Yogis, sie magen sitzen auf Tigerfell, weil Kraft symbolisiert Kraft. Und dann nur Wiederholung, das ist alles. Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshwaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, was wir am Anfang übersetzt haben. Om Siddhyantu Mantra Padaya Swaha. Mögen die Worte von diesem Mantra zur Erfüllung kommen. Also mögen alle diese Tugenden von Mitgefühl alle Übel besiegen. Naja, jetzt ist praktisch die Zeit vorbei. Dann wir machen kurze Meditation von Lodron mit Einatmen. Wir visualisieren weiße Wolke, die fließt in unseren Körper hinein. Schwarze Wolke, Entschuldigung. Und wir akzeptieren das Leiden von allen Wesen. Sie können denken an das Leiden von den Kindern in Syrien, in Irak, ich weiß nicht was. Und sie akzeptieren das in Afrika, diese, in Jemen, die hungernden Kinder. Aber sie können sich vorstellen, sie akzeptieren das als eigene Leiden. Dann mit Ausatmen, weiße Wolke kommt heraus und die Sie denken daran, dass mit Hilfe von Avalokiteshvara sie können allen diesen Wesen helfen. Sie können alle diese Wesen die Glückseligkeit bringen. Und so meditieren wir ein paar Minuten und dann übergeben wir Verdienst zu allen Wesen. Und das wird es für heute. Gut, dann übertragen wir Verdienst. Möge das wenig Wohl, das wir, um dem wir uns heute bemüht haben, sein zu Wohl von allen Wesen. Jetzt rezitieren wir auf Vietnamesisch. Đem công đức này hướng về tâm tăng cả để đưa ba chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Und jetzt ein bisschen auf Pali auch. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramrakantu loka sasana. Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang, Anumoditva, Shiramrakantu Desana. Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang, Anumoditva, Shiramrakantu Tumampara. Devo, Vasatukalene, Sasasampati Hotucha, Pito, Bhavatu Lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko. Sanu. Gute Nacht. Und morgen wie üblich. Oder gibt es was Neues morgen?